Zunächst zu einer Antwort auf eine zentrale Frage auch der Diplomatie im Jugoslawien-Konflikt, die in der Zeit von Marion Gräfin Dönhoff so gestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit, den Bürgerkrieg in Kroatien zu stoppen, bei dem die jugoslawische Volksarmee und die kroatische Nationalgarde, serbische Freischärler und kroatische Milizen miteinander ringen und wo bewaffnete Zivilisten beider Seiten kreuz und quer in Dörfern und Städten aufeinander schießen? In diesem Bürgerkrieg wird kein politischer Befehl mehr respektiert, ja nicht einmal die militärischen Befehlsstränge funktionieren noch. Die Order des jugoslawischen Präsidenten und Oberbefehlshabers Stipe Mesic an die Bundesarmee, in die Kasernen zurückzukehren, verwehte im Winde. Ehrgeizige Generäle, örtliche Kommandanten und kriegerische Feudalherren führen das Kommando. Nein, die Möglichkeit von außen auf dieses Chaos einzuwirken gibt es nicht. Marion Gräfin Dönhoff unterstreicht dann: Es wäre Wahnsinn, sich aus freien Stücken militärisch in dieses balkanische Chaos einzumischen. Heller Wahnsinn. Der Versuch, weiteres Blutvergießen zu verhindern, es sind angeblich schon etwa 5000 Menschen umgekommen und 200.000 aus ihren Wohnstätten geflüchtet, ist natürlich moralisch gerechtfertigt und geboten, aber kann Einmischung in militärisches Geschehen, also noch mehr Waffen, noch mehr Blutvergießen und eine unberechenbare Ausdehnung des Flächenbrandes wirklich das richtige Mittel sein? An der Wende zum dritten Jahrtausend müsste doch allmählich allen klar geworden sein, dass politische Probleme nicht mit Waffen, sondern nur durch Verhandlungen geregelt werden können. Und dann heißt es in der Zeit: Warum sollten dies die angeblich so westlichen Völker Jugoslawiens nicht fertigbringen? Aber wenn sie denn ihren serbo-kroatischen Hass unbedingt ausleben wollen, dann sollte man sie eben lassen. Eine bittere Schlussfolgerung aus der Feder von Marion Gräfin Dönhoff. Aber bleibt denn wirklich mehr als eben auf die Vernunft in Jugoslawien zu hoffen? In der in Zürich erscheinenden Weltwoche schreibt Hans-Peter Born: Wenn auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien zwischen den Völkern je ein dauerhafter Frieden und eine stabile Neuordnung ihrer Beziehungen Einzug halten sollen, dann müssen sich die beiden Hauptkonfliktparteien, die Serben und die Kroaten, zu einer weniger hysterischen und pragmatischeren Betrachtung der politischen und wirtschaftlichen Wirklichkeit durchringen. Vor allem wären sie gut beraten, endlich mit der propagandistischen Verteufelung des faschistischen oder terroristischen Feindes, an die sie mittlerweile schon selbst glauben, aufzuhören. Die Publizistik bei uns im Westen kann dabei mithelfen, indem sie einige Dezibel wegnimmt.